Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Heute live aus Saarbrücken von einem der wichtigsten Festivals für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm, vom Filmfestival Max-Offels-Preis. Ja, und es ist eine besondere Ausgabe in diesem Jahr, denn es ist die 40. Jubiläumsausgabe. Das heißt, hier haben sich wie in jedem Jahr die jungen Filmemacher und Filmemacherinnen getroffen, aber auch die inzwischen etwas älteren Regisseure und Schauspieler, Schauspielerinnen haben in diesem Jahr vorbeigeschaut. Iris Berben zum Beispiel, die war da gleich zur Eröffnung am Montag, denn sie hat hier den Ehrenpreis bekommen und ganz positive Energie versprüht. Später kam dann auch noch Christiane Paul nach Saarbrücken und Dominik Graf. Und jetzt auf der Schlussgeraden, denn heute Abend werden ja die Preise vergeben, jetzt war nochmal Prominenz hier. Gerade zu Ende gegangen ist ein öffentliches Werkstattgespräch mit Til Schweiger, der hier 1983 den Preis als bester Nachwuchsschauspieler bekommen hat. Ja, und wir haben in den letzten Tagen viele Filme gesehen, sehr viele interessante, und einige der Schöpfer dieser Filme, die haben wir eingeladen in diese Sendung. Und wir wollen natürlich auch zurückblicken auf 40 Jahre Ophüls Preis und schauen aber auch, wie das Festival im Jahr 2019 so dasteht. Und wir, das sind Patrick Wilinski und Susanne Burg. Vollbild, das Filmmagazin, heute live aus Saarbrücken vom Filmfestival Max-Offels-Preis. Das Festival feiert Geburtstag. Es findet zum 40. Mal statt. Über 3500 Filme sind seit der Gründung 1980 hier gelaufen. Und zwar vor allem Nachwuchsfilme aus dem deutschsprachigen Raum. Viele Karrieren haben hier ihren Anfang genommen. Und all das mit im Blick hat natürlich der Programmleiter des Festivals, Oliver Baumgarten. Guten Tag. Hallo, Tag. Sie sind seit 2014 Programmleiter hier beim Filmfestival, sind aber schon seit 20 Jahren im Film- und Festivalgeschäft unterwegs. Wann war denn Ihre erste Begegnung mit diesem Festival? Ja, tatsächlich da durch meinen früheren Job. Also ich bin seit Mitte der 90er Jahre ja im Grunde mit Film beschäftigt auf verschiedenen Ebenen und seit Mitte der 90er Jahre mit einer Filmzeitschrift, die ich gemacht habe. Da war ich Chefredakteur und da war natürlich das Festival, also Ophüls, wie es halt immer noch hieß, oder besser noch Saarbrücken, das war noch einfacher, war natürlich ein wichtiges Festival für uns, weil wir uns mit dem ja unabhängigen Film auch viel beschäftigt haben in dieser Zeit, in dem Magazin, und da war dieser Ort hier ein guter Ort, um Entdeckungen zu machen, und das hat sich hoffentlich heute bis heute nicht verändert. Wir wollen erstmal noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen, nämlich ja zur Gründung. Das Festival geht ja zurück auf einen der großen Söhne der Stadt, auf Max Ophüls. 1979 gab es hier in Saarbrücken die erste fast komplette Retrospektive des Werks von Max Ophüls. Aus dieser Werkschau heraus ist dann die Idee des Filmpreises entstanden. Und man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt gab es schon die Hofer Filmtage, das bis dahin ja das Festival für den deutschen Nachwuchsfilm war. Das gab es seit mehr als 10 Jahren. Wie hat es das Festival hier in Saarbrücken eigentlich geschafft, sich neben Hof zu etablieren? Ja, ich glaube, es gab Hof, Mannheim, Berlinale. So, das sind so die drei wirklich ältesten Festivals, von der Bedeutung her auch am größten. Ich denke, das war am Anfang nicht so einfach. Und interessant ist, dass, also Albrecht Stubbi ist ja der Leiter und gewesen für viele Jahre und der Gründer dieses Festivals, auch der Gründer dieser Idee. Und ich glaube, es war für ihn halt ein Motor, zunächst mal einfach in der Stadt auch was zu machen, in Saarbrücken etwas zu machen, etwas zu bewegen. Und hat dann diese Gelegenheit genutzt, auch den Namen von Max Ophüls zu verwenden, hat Marcel auch kennengelernt. Und es war dann so ein bisschen Schritt für Schritt, wie das immer so ist in solchen Entwicklungen. Also die Legende besagt unter anderem, dass eben ein wichtiger Schritt 1981 war, die Verleihung des Preises an Taxi zum Klo von Frank Riplo, weil das ein Film war, der einen gewissen Skandal ausgelöst hat, wenn man so will, nicht nur in Saarbrücken, sondern durchaus auch bundesweit. Das war ein Film, der aus der schwulen Szene entstanden ist und relativ explizit, das meine ich jetzt gar nicht nur mit Bildern, sondern eben auch explizit einen Blick in die Alltagswelt der schwulen Szene in Berlin geworfen hat. Und unter anderem gab es eben auch Bilder, die ziemlich drastisch waren für viele Leute. Und dieser Film ist bis heute wirklich legendär. Und dass der hier ausgezeichnet wurde, hatte einen gewissen ja, nationalen, deutschlandweiten Schwung und ein bisschen Empörung und ein bisschen Bewunderung ausgelöst. Und das war ein großer Schritt. Und ja, so kann man die Geschichte im Grunde, wenn man wollte, schrittweise erklären, bis wir hier heute. Es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur gute Publicity. Und Skandale gehören zu Festivals letztendlich auch dazu. Dazu gehört natürlich auch, dass das hier in Saarbrücken, dieses Festival, auch immer wieder ein guter Startpunkt für Karrieren war. Und ich kann natürlich jetzt eine lange Liste vorlesen. Ich will nur ein paar nennen, die sogar hier waren dieses Jahr, um nochmal darauf hinzuweisen, dass sie hier irgendwann mal angefangen haben. Dominik Graf, Christiane Paul, Barbara Albert sind gekommen, haben ihre Filme vorgestellt. Das hier war auch der Startpunkt für Christian Petzold, Angela Schanelek, Hans Weingartner. Würden Sie schon sagen, dass heute dieses Festival wirklich für die Karrieren, die ich gerade aufgezählt habe, sehr, sehr wichtig und auch essentiell waren, dass sie dort sind, wo sie jetzt sind? also es wäre jetzt wirklich auch vermessen zu sagen, dass deren Erstlingsfilme nirgendwo anders sonst genommen würden und nur bei uns dann entdeckt wurden. Das so allgemein würde ich oder so drastisch würde ich es nicht sagen. Aber es ist ganz klar, dass es damals so wie heute, dass der Ort hier eine Umgebung schaffen kann für junge Filmemacher, die absolut begünstigend dahin wirken, dass sie sich entwickeln können, dass sie mit ihren Filmen gesehen werden, dass sie überhaupt eine Chance haben, auch diskutiert zu werden. Und das haben vielleicht andere Festivals auch, aber hier durch diese Konzentration, dass auch sowohl das Publikum so wahnsinnig dankbar ist, auch mit Fragen und mit Reflexion, als auch die Wichtigsten aus der Branche hier sind, die sich mit Nachwuchs beschäftigen. Dadurch ist es schon eine ziemlich ideale Plattform, um dann eine Karriere zu starten, wie all diese Namen, die du gerade genannt hast. Ja. Das ist vielleicht auch Tatsache der Vorteil einer kleineren Stadt, dass man ja hier auf engem Raum zusammen ist. Sie würdigen natürlich diese 40 Jahre auch mit verschiedenen Filmen, die sie hier zeigen. Aber sie zeigen natürlich auch die aktuellen Filme, auf die wollen wir auch noch schauen, denn sie gucken ja auch in die Gegenwart. Es gibt Spielfilme und Dokumentarfilme aus dem deutschsprachigen Raum. Ist natürlich immer schwierig, jetzt Themen herauszufiltern, aber was ist Ihnen aufgefallen, was die Nachwuchsfilmemacher und Filmemacherinnen so, wie die Gegenwart verhandeln? Ja, ich denke, da gibt es eine Reihe tatsächlich von Perspektiven auf unsere Welt, die sich wiederholen, die sich deutlich wiederholen. Und ich möchte da nur mal vielleicht einen rausgreifen, dass eine Perspektive, die ich sehr interessant finde oder ein Thema, das ist halt das Thema der Isolation. Es ist nicht neu, ne? Darüber reden wir durchaus häufiger mal. Aber es ist nun mal eben auch einfach Fakt, dass unsere Gesellschaft eben sich so schnell und so stark verändert, gerade im Miteinander, dass dieses Thema halt immer wieder auch aufkommt. Und in diesem Jahr ganz besonders mit besonders spannenden Ideen. Also wir haben einen Dokumentarfilm, der heißt Hi AI, also Hallo künstliche Intelligenz. Genau, auf Englisch. Und da geht es darum zu gucken, was ist denn heute schon eigentlich im Bereich der Robotertechnik möglich, um praktisch einen Partner eigentlich nicht mehr unbedingt so nötig machen zu lassen. Und da werden dann Roboter gezeigt, die die alte Senioren in Seniorenheimen ein bisschen bespaßen, möchte ich mal fast sagen. Dann gibt es einen Roboter, der durchaus eine Liebesbeziehung imitieren soll. Also das ist sehr drastisch und spiegelt sich dann in anderen Wettbewerben, in Spielszenen auch so wieder, dass wir drei Filme zum Beispiel haben, die ja buchstäblich der Partner zu, in diesem Fall Gummipuppe oder zumindest etwas ein Stellvertreter gibt für eine Partnerschaft. Also die Schwierigkeit, wirklich enge Bindungen einzugehen, die sind mehr als deutlich und das ist nur eins von vielen Themen, die unsere Gesellschaft heute spiegeln und die Leute beschäftigen. Ja. Also Isolation als Ergebnis einer Gesellschaft. Dahin gehen auch Themen wie Migration und Kapitalismus, die uns aufgefallen sind. Kapitalismuskritik, muss man an dieser Stelle sagen. Also jetzt die berühmte Frage, das Gegenwartskino des Nachwuchses aus den deutschsprachigen Landen politisch? Also ich bin absolut dafür, das positiv zu formulieren in diesen Jahren. Ich finde definitiv, dass wir in vielen dieser Filme Dinge sehen, die vielleicht nicht immer ganz eindeutig und auf der allerersten Ebene des Films so etwas verhandeln oder unsere Gesellschaft verhandeln. Aber sie tun es definitiv, die Einflüsse sind da. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass gerade auch Entscheidungen gefällt werden, dass man sagt, gut, wir erzählen jetzt nicht ganz geradeaus ein Problem an oder eine Thematik, sondern wir binden das ein in eine, zum Beispiel in ein Genre, ein bestimmtes Genre und versuchen eben auch durchaus eine gewisse Form der Unterhaltung zu pflegen dabei und zu bedienen und trotzdem ernsthafte Themen zu adressieren. Und das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, finde ich. Oliver Baumgarten, Programmleiter beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis, vielen Dank. Gerne. Nachdem wir schon über die Vergangenheit des Festivals gesprochen haben, wollen wir jetzt über die Zukunft sprechen. Welche Rolle kann der Max-Ophüls-Preis in einer immer stärker zersplitterten Filmlandschaft haben? Wie umgehen mit Streamingportalen und Serienhype? Das fragen wir alles die Festivalleiterin Svenja Böttger. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wie zufrieden sind Sie mit der Jubiläumsausgabe bisher? Bisher läuft es wirklich sehr, sehr gut. Wir sind total happy. Wir waren am Montag natürlich immer noch total aufgeregt und super angespannt. Und klar, da ging es ja auch gerade los. Genau, da ging es los und dann ging es auch wirklich mit einem phänomenalen Abend los, mit einer Weltpremiere, mit Frau Berben als Ehrenpreisträgerin. Und nach dem Montag ist immer so schön, weil man dann auch wirklich merkt, wie sich die ganze Woche mit Leben füllt, wie alle Filmemacher ankommen, wie sich die Kinos füllen mit dem Publikum und den ganzen Zuschauern. Und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen. Der Hunger ist hier aufs Kino wirklich sehr groß. Sie haben schon erwähnt, die Kinos sind immer sehr gut gefüllt. Aber kann das Kino, vor allem das deutsche Nachwuchskino, überhaupt eine Zukunft haben, wenn wir daran denken, dass das Wort Netflix quasi bei jeder Filmdebatte fällt? Streamingportale, viele Leute haben auch sehr viel Lust auf Serien. Ist das trotzdem noch ein Ort, der quasi in 10, 15 Jahren noch Bestand haben wird für ein deutschsprachiges Nachwuchskino? Ja, Ich denke ja, weil ich finde auch schön, dass die Nachwuchsfilmemacher sich ausprobieren und dass es auch wieder darum geht, welche Geschichte möchte ich erzählen, welches ist das richtige Medium dafür, wie viele Minuten, wie viel, ist es eine serielle Sache, ist es irgendwie wirklich ein Kinofilm, auf jeden Fall wird es das geben, auf jeden Fall wird es auch immer noch wichtig sein. Ich glaube, was sehr spannend ist, ist, dass halt auch diese neue Generation sich aber auch umguckt und guckt, was kann ich, was ist für meine Geschichte, was ist für mein Schaffen das Medium, wo ich mich ausdrücken möchte. Da sprechen Sie schon eine Sache an. An den Filmhochschulen ist auch immer mehr nachgefragt, Serien zu schreiben, zu produzieren. Nicht unbedingt jetzt, ich will Kino machen. Muss man da nicht auch als Festival reagieren? Sie zeigen Webserien, aber wie schaut's aus mit mehr TV- oder Streaming-Sachen? Nee, also wir haben auf dem Festival mehrere Sachen auch vor und auch besprochen. Wir haben am Samstag, am Vormittag ein Gespräch geführt, gerade auch mit unseren aktuellen Filmemachern aus den Wettbewerben, gepaart mit zwei, drei Leuten aus der Branche, wie attraktiv auch das Kino noch für den Nachwuchs ist und warum der Nachwuchs auch noch so viel Kino produziert und produzieren möchte, weil ich denke schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird da auch der Fokus sich ändern, beziehungsweise es wird sich einfach ändern, weil der Zyklus ja auch viel schneller wird, also nicht nur durch die Technologisierung, sondern natürlich auch durch alle Umstände drumherum, dass man eben jetzt auch endlich entscheiden kann, was man machen will. Es ist nicht mehr so, ich muss Dokumentarfilm nur machen oder ich muss nur Spielfilm oder nur Serie machen, sondern dass man ja auch merkt, es wird vielfältiger, man kann sich auch vielfältiger ausdrücken. Und da haben wir auch am Samstag jetzt drüber gesprochen, dass wir auch sagen, was interessiert denn den Nachwuchs noch am Kino? Denn es ist schon so, dass der auch gerade die Ausbildung noch immer sehr darauf gerichtet ist, zu sagen, Kino, Kino, Kino als die Königsklasse. Und was es definitiv bei uns so nicht geben wird und auch noch nicht gab, ist das Fernsehen. Also wir sagen ja auch, wir sind das Kinofestival, wir möchten in den Wettbewerben Kinofilme zeigen. Auch gerade im Dokumentarfilm ist es ja total wichtig, da auch den Unterschied zu machen und ihn auch zu sehen. Und wir haben aber auch, als ich jetzt kam, mit Herrn Baumgarten zusammen entschieden, wir wissen und wir sehen ja auch, dass die Nachwuchstalente in die anderen Bereiche gehen, die Spielwiesen, die sie bekommen, testen und nutzen, sodass wir Mob Vision gegründet haben. Wir haben im ersten Jahr VR-Projekte gezeigt, wir haben im letzten Jahr mit den Webserien angefangen und haben dann auch gemerkt, wow, die Webserien sind eingeschlagen wie eine Bombe, sowohl beim Zuschauer als auch bei den Filmemachern. Wir hatten nur Serien da von Leuten, die auch bei uns in den Wettbewerben schon liefen. Und in diesem Jahr haben wir dann nochmal eine Schippe draufgelegt für uns und haben mal ausprobiert, was es denn bedeutet, wenn wir Piloten von Webserien zeigen. Mhm. Und das war wirklich toll. Das lief am Donnerstag. Da haben wir drei Piloten gezeigt und die Piloten wurden dann mit dem Publikum besprochen, wo es auch nochmal darum ging, was ist denn jetzt eigentlich eine Webserie? Weil wir auch im letzten Jahr schon ein Gespräch dazu hatten, dass das auch wieder so ein Sammelbegriff ist, unter dem sehr, sehr viel gefasst wird, weil es noch sehr neu ist, weil man jetzt auch erstmal auseinanderklamüsern muss, was ist das, wo geht's hin? Ich denke, es ist immer noch nach wie vor sehr wichtig, auch die Wettbewerbe für den Kinofilm zu lassen. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie es in 10 Jahren sein wird, weil wir natürlich auch gucken, wie gehen die Tendenzen, wo geht's hin, was machen wir und immer überprüfen wollen, machen wir das Richtige für die Filmemacher. Also nein, wir schließen nicht aus, dass wir uns auch verändern. Wir haben jetzt auch für uns entschieden, dadurch, dass dieser Pilotentest so gut ankam, das auch nochmal weiter auszubauen und auch nochmal zu gucken, wie können wir da auch die große Unsicherheit der Filmemacher nehmen und sie mit der Branche vernetzen, weil ich habe das im letzten Jahr ganz oft mitbekommen, dass immer gefragt wird, brauche ich jetzt einen One-Pager, brauche ich ein Treatment, muss ich schon ein Dialogbuch haben, muss ich irgendwie schon mit dem Cast überlegt haben. Bei manchmal ist es zu viel gewesen, manchmal ist es zu wenig gewesen. Diese Pitching-Sachen sind noch ein sehr großes Glücksspiel und dass wir da auch jetzt ansetzen wollen und sagen wollen, ihr Lieben von der Branche und ihr lieben Nachwuchsleute, unterhaltet euch. Dass man einfach auch weiß, dass diese Unsicherheit wegkommt, dass es wieder mehr um die Kreativität natürlich auch geht, dass man jetzt nicht 2 Jahre an einer Serie entwickelt, wenn man eigentlich mit einem Treatment, was 3 Seiten lang ist, eigentlich schon mal den Fuß in die Tür setzen sollte. Da gucken wir in den Nebenreihen und in den Nebensektionen halt schon auch verstärkt nach. Sie haben jetzt gesagt, dass der Ort fürs Kino hier gewährleistet werden soll, auch für den Kinofilm. Da gibt es ja unterschiedliche Produktionsmechanismen. Wir kennen den klassischen Weg über die Förderstellen. Dann gibt es auch Independent-Filme. Letztes Jahr hat Landrauschen gewonnen, ein Film, der quasi jenseits des klassischen Fördersystems entstanden ist. Mittlerweile entsteht auch ein anderer Zweig. Ich würde schon sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass jemand wie Netflix oder ein anderer Streaming-Dienst durchaus einen Debütfilm finanziert. Ist dann Saarbrücken auch ein Ort für so einen Film, den zum Beispiel Netflix mit einem jungen Menschen erstellt hat? Ist das? Das ist eine Frage, die sich ja durch viele Festivals natürlich zum Teil auf anderen Ebenen aber stellen müssen. Machen wir da die Tür auch auf oder machen wir zu? Das ist auch eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Und im Moment kann ich halt nur sagen, dass die großen Streaming-Anbieter noch nicht so mit dem Nachwuchs arbeiten in dem Debütbereich, dass es uns jetzt erstmal tangiert. Es wäre schön, wenn es losgeht, weil dann könnte man diese Diskussion auch miteinander führen. Ich denke, da muss man auch abwarten, wie es einfach jetzt auch weitergeht, wie auch die Konzepte sich auch bei den VOD-Plattformen entwickelt, wie die auch die Projekte ausstrahlen. Jetzt gibt es ja auch die ersten Überlegungen auch bei den Rundfunkanstalten, Mediatheken-only Serien oder Formate zu produzieren, wo ich denke so, endlich. weil auch mit YouTube und mit Vimeo, also es gibt ja wirklich, es ist so schnelllebig, da haben wir, glaube ich, noch ein, zwei Jahre, wo wir es auch beobachten und auch positiv beobachten, weil wir einfach sehen wollen, wo geht die Reise hin. Und dann werden wir auch entscheiden, was und wie wir es machen. Weil wenn wir den Luxus haben, dass die Nachwuchsfilmemacher Budgets bekommen, ihre Sachen mit Netflix, mit Amazon, mit allem, was noch kommt, zu machen, warum nicht drüber reden? Ich glaube, alle Festivals sind jetzt so ein bisschen in Warteposition und schauen, wohin es geht. In München gab es ja schon den Beschluss, das zu einem Multimedia-Festival auszubauen, Virtual Reality und Games mehr mit einzubeziehen. Wenn man jetzt auf den deutschen Nachwuchsfilm schaut, da gibt es ja eben die Festivals Saarbrücken, Berlin, München und Hof. Sehen Sie sich als Konkurrenz? Kämpft man da um die wenigen guten Filme oder ist das Verhältnis produktiv? Es ist produktiv. Also ich sage auch immer und das sagen auch meine Kollegen, wir sind Kollegen. Wir unterhalten uns viel, wir machen auch viel zusammen, einfach um auch zu entwickeln, welche Stellenwerte haben denn die Festivals. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, da eigentlich miteinander voranzuschreiten. Also nein, definitiv produktiv und definitiv Kollegen. Also auch das, der Ort und das Konzept Filmfestival hat auch eine Zukunft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also man merkt ja auch, wir haben über 400 wirkliche Filmfestivals in Deutschland. Es gibt ja eine ganz tolle Studie, die vor 2 Jahren rauskam, wo auch wirklich mal untersucht wurde, was sich eigentlich alles Filmfestival nennt und wie viele man darunter bezeichnen kann. Das sind über 400. Es gibt ganz deutliche Ballungszentren und gerade wenn man auch darüber diskutiert, was denn auch die Kinolandschaft bedeutet, auch in den ländlicheren Regionen, denke ich, ist Festival oder auch eine Werkschau auch eine wichtige Sache. Ich glaube nur auch, und das machen wir hier ja zum Glück auf jeden Fall schon und viele Festivals auch mit den Kinos arbeiten, mit der Auswertungskette arbeiten, miteinander ins Gespräch gehen, das ist total wichtig. Also wir merken jetzt auch als Beispiel, wir haben im letzten Jahr angefangen, allen unseren Filmemachern nach dem Festival ihre Zahlen zu schicken. Wie viele Leute waren in diesem Film? Und das machen wir sehr proaktiv und ganz bewusst. Es gibt auch ein ganz spannendes Startup, was Festival Box Office heißt, wo wir auch unsere Zahlen als erstes deutsches Festival melden, weil wir das total wichtig finden, Transparenz und Offenheit zu haben und miteinander zu kommunizieren. Weil was ganz klar ist, in dieser Branche mit den Krisen, die es gibt, kann man nur gemeinsam vorankommen. Sagt Svenja Böttger, seit 3 Jahren Festivalleiterin des Festivals Max-Ophüls-Preis. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Das Festival Max-Ophüls-Preis ist ein Festival des deutschsprachigen Nachwuchs. Das bedeutet auch, dass hier nicht nur Filme aus Deutschland gezeigt werden, sondern auch Werke aus Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Und aus der Schweiz kommt auch unser erster Gast. Sein Debütfilm Der Läufer war hier im Spielfilmwettbewerb zu sehen und gehört für uns zu den stärksten Beiträgen des Festivals. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass der Regisseur zu uns in den Übertragungswagen gekommen ist. Herzlich willkommen, Hannes Baumgartner. Dankeschön. Ihr Film basiert auf einem wahren Kriminalfall. Man nannte diesen Fall in der Schweizer Presse auch den Mitternachtsmörder von Bern. Dabei ging es um den Spitzensportler Mischa Ebner, große Olympiahoffnung auch für die Schweiz. Ein junger Mann, der, wie sich später herausgestellt hat, nachts mehrere Frauen ausgeraubt, überfallen und am Ende sogar eine 20-jährige Abiturientin umgebracht hat. Dieser Fall war also Ursprung für Ihren Film Der Läufer. Wie haben Sie diesen medial auch sehr laut geführten Kriminalfall eigentlich erlebt? Ich habe ihn nicht hautnah erlebt. Ich war noch zu jung und bin auch nicht in der Region Bern aufgewachsen. Aber ich habe es, meine Großeltern kommen aus der Region, ich habe das schon mitbekommen. Aber eigentlich durch meinen Produzenten bin ich auf den Fall aufmerksam geworden. Mein Produzent, der war früher auch Spitzenläufer und der hat dann herausgefunden, dass er wirklich auch in denselben Startlisten wie der spätere Täter stand. Und ja, das hat ihn sehr bewegt. Und mich natürlich auch, einen Menschen zu sehen, der eigentlich wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommt, eben sehr gut integriert war und gleichzeitig stand auf der anderen Seite diese Gewalt und wir wollten herausfinden, wie es da dazu kam. Sie haben dann beschlossen, Spielfilm daraus zu machen. Wie haben Sie eigentlich für das Drehbuch recherchiert? Haben Sie mit den Hinterbliebenen gesprochen, den damaligen Opfern? Wie sind Sie vorgegangen? Ja, also wir haben intensiv Kontakt mit dem Umfeld gehabt, da wo es uns möglich war. Es gab natürlich auch Leute, die nicht mit uns sprechen wollten. Und bei den wichtigen Personen, die aber nicht kontaktiert werden wollten, haben wir einfach über den Film frühzeitig informiert, dass sie zumindest die Möglichkeit hatten, uns zu kontaktieren. Ich würde sagen, speziell der Kontakt mit dem psychiatrischen Gutachter war für uns sehr, sehr wichtig. Ja, weil er uns wirklich tiefen Einblick so auch in die Innenwelt des Täters geben konnte. Und das ist essentiell für Ihren Spielfilm, weil Sie sich nämlich dafür entschieden haben, die Perspektive von ihm anzunehmen. Also Mischa heißt in Ihrem Film Jonas Widmer und wir lernen diesen jungen Mann kennen, der eigentlich ja ein ganz gutes Leben hat. Und er ist nicht nur ein Spitzenläufer mit Riesenerfolgen, er hat auch eine Freundin, er arbeitet als Koch. Wenn da nicht dieser Selbstmord des kleinen Bruders wäre und so langsam merken wir dann auch, vieles kocht in Jonas. Da ist auch so ein interner höllischer Konflikt. Wie haben Sie Ihre Hauptfigur angelegt? Also welche Dämonen wollten Sie da in seinem Inneren beschreiben? Ja, ich denke, es war ja, wie schon angesprochen, in der Presse wurde er sehr polarisiert, ein Monster oder ein Opfer seiner Kindheit. Und wir wollten hier auch ein bisschen die Zwischentöne untersuchen. Es gibt ja auch viele dann kleine Faktoren, die dazu führen, dass er eben beispielsweise nicht über seine Emotionen sprechen kann, dass er sich im Inneren völlig abschließt und dann aber im Außen eine gesellschaftliche Hülle sozusagen abbildet. Er sucht nach Anerkennung, er sucht nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Zuwendung, findet das im Sport, findet das in seiner Freundin. Aber im Innern bleibt er eine Leerstelle, im Innern bleibt er sozusagen verhaftet mit dem Verlust seines Bruders. Und ich denke, diese Disparität zwischen Innen und Außen führt dann auch zu dieser Gewalt. Das beschreiben Sie auch im Film ganz wunderbar, die Situation mit seiner Freundin zu Hause, wo er manchmal wegen Kleinigkeiten aus der Haut fährt und dann einfach losrennt. Das Rennen und Laufen, da scheint er viel dann auch kompensieren zu können. Aber diese Momente, wo man merkt, da schnappt irgendwas in ihm aus. Ist das seine eigene psychische Disposition oder ist es dann letztlich auch ein Fall von so toxischer Maskulinität, wenn man das mal so ein Schlagwort fasst? Ja, also gerade auch im Kontakt mit dem psychiatrischen Gutachter haben wir festgestellt, auch für ihn gibt es keine abschließenden Antworten. Man konnte ihn nicht so, sozusagen in ein Schema hineinwerfen oder hineinlesen. Es kommt halt viel zusammen und ich denke gerade wirklich der Punkt, dass er eben nicht aussprechen kann, was in ihm drin passiert, führt dann sehr, sehr stark zu diesen Ausbrüchen, inwiefern das die toxische Männlichkeit ist. Das Interessante ist ja auch, dass dieses Laufen, was ja, wie Susanne zu Recht gesagt hat, auch für ihn so ein Moment ist, wo er auch mal loslassen kann. Und Sie zeigen das ja übrigens auch immer, dieses Laufen. Sie sind ja mit der Kamera wirklich da. Das Interessante ist, dass das Laufen auch Teil seiner kriminellen Energie ist. Denn er läuft diese Frauen von hinten an und entreißt ihnen zunächst ihre Handtaschen. Also was ist dieses Laufen oder was war dieses Laufen für Jonas? Also ist das so eine Art ja Erlösung, die er da gefunden hat? Oder war er auch in diesem Laufen dann irgendwie in sich selber verhaftet? Weil vor sich selbst wegrennen geht ja nicht. Wie man am Schluss sieht, genau. Ja, genau. Das hat so eine Doppelrolle. Das ist natürlich eine wahnsinnige Befreiung. Das ist ein Mensch, der, wie im Vorspann steht, mit 4 Jahren nicht laufen kann und der wird zum Läufer. Da kann er natürlich all die Energie, all die angestaute innere Wut und Frustration kann er da loslassen und er gewinnt und er ist gut und das gibt ihm Anerkennung. Das ist das Laufen ist eine große Befreiung, aber wird dann, das gibt so eine Doppelrolle, das wird dann auch zur Belastung, weil es eben das Innere überdeckt. Es wird wie so zum Deckmantel und das ja auch für die Umwelt war das so. Das wird so ein paradoxes Phänomen, weil einem Spitzensportler werden ja dann wie keine tiefgreifenden Probleme zugetraut. Und wie Patrick eben erwähnte, der ab und zu, wenn er aus irgendeinem Grund losrennt und in der Stadt und dann geht er zu den Frauen und reißt ihnen am Anfang Handtaschen aus der, nachts Handtaschen aus der Hand, dann nehmen aber diese Verbrechen, werden immer Stück für Stück so ein bisschen krasser. Was passiert da mit ihm? Ich denke, er erlebt ein Gefühl auch von Stärke. In seiner Kindheit mit dem Verlust des Bruders ist er eigentlich immer in der schwachen Position und fühlt sich erniedrigt. Und hier hat er plötzlich die Macht, über jemanden zu verfügen. Er nimmt am Anfang eben diese Gegenstände auch an sich, schickt die auch teilweise ja zurück. Da demonstriert er ja auch irgendwie ein Machtverhältnis. Er hat eben die Kontrolle, dann zu sagen, ich schicke dir das zurück und das steigert er immer mehr, weil er da dieses Machterlebnis hat. Eine Annäherung an das Böse, könnte man sagen, das ist der Spielfilm Der Läufer, der hier im Spielfilmwettbewerb beim Max-Offel-Preis-Festival lief und heute Abend sicherlich die ein oder andere Chance auf einen Preis hat. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und bedanken uns bei Hannes Baumgartner, dem Regisseur. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön auch. Ja. Und der nächste Film, über den wir sprechen werden, ist Susanne, das kann ich vielleicht sagen, unser Lieblingsfilm hier auf dem Festival gewesen, aber ganz bestimmt dieser Festivalausgabe, Das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich. Das ist eine abstruse Komödie um ein melancholisches Mädchen, das in kleinen Episoden durch Berlin stolziert, vom Schwangerschafts-Yoga bis hin zum Therapeuten geht und ganz nebenbei alle großen aktuellen Diskurse aufgreift, von der Gender-Theorie bis zum neuen Feminismus. Wir konnten vor der Sendung mit Susanne Heinrich sprechen und wollten zuerst von ihr wissen, wie das Saarbrücker Publikum denn auf diese intellektuelle Diskurskomödie reagiert hat. Man kann ja immer nur selber Ausschnitte wiedergeben. Ich war tatsächlich sehr überrascht davon, dass vor allen Dingen eine ältere Generation von Ende 50 bis 70-Jährigen sehr positiv auf den Film reagiert hat und vor allen Dingen auch sehr erfreut war über die Form. Was vielleicht damit zu tun hat, dass wenn 40 Jahre so ein Filmfestival in einer Stadt ist, dass das auch Filmbildung bedeutet und dass vielleicht auch eine Müdigkeit ist, sich immer wieder mit den gleichen Formen konfrontiert zu sehen und dass es vielleicht auch eine Offenheit für andere, experimentellere Zugänge zu Filmen gibt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass diese Menschen die neue Frauenbewegung und die dazugehörigen Filme schon mitbekommen haben, die zumindest einer unter vielen Einflüssen waren und auch ja immer radikale Entwürfe waren und auch so Genres und Kategorien gechallenged haben. Das melancholische Mädchen, das ist nicht nur der Titel, es ist auch die Hauptfigur ihres Films und wir lernen sie sofort mit der ersten Einstellung kennen. Da steht sie von einer Südsee-Fototapete und sagt uns eigentlich, dass melancholische Mädchen sich gar nicht so eignen als Hauptfiguren in Filmen und trotzdem haben sie ausgewählt als eine Hauptfigur. Warum? Weil ich etwas über unsere Gesellschaft sagen will und ich glaube, sie ist die perfekte Figur, auf die man kommt, wenn man etwas über unsere neoliberale Welt erzählen will, weil, glaube ich, immer noch ganz viele Kämpfe in Frauenpsychen und auf Frauenkörpern ausgetragen werden. Das heißt, sie ist so ein bisschen ein logischer Schluss, wenn man etwas über die Zeit und den Ort erzählen will. Und das sagt sie ja auch. Sie sagt zwar, das hier ist kein Film oder im Grunde sagt sie, wenn das hier ein Film wäre und es wird nichts passieren und melancholische Mädchen gehen nicht von A nach B und werden keine besseren Menschen und irgendwann ist der Film einfach vorbei. Aber sie sagt auch, man kann von ihnen nichts lernen, außer über die Zeit und den Ort, die sich in ihnen spiegeln. Und das ist ein guter Hinweis darüber, dass es ein Film über Strukturen ist, nicht über Psychologie. Und Sie erzählen den Film dann in einzelnen Episoden. Das melancholische Mädchen ist an verschiedenen Orten. Sie geht mit Männern mit. Sie ist in einem Baby-Yoga-Kurs oder Yoga-Kurs für Mütter. Es wird viel verhandelt im Film, eben die von Ihnen schon angedeuteten Diskurse, die derzeit en vogue sind. Inwieweit wollten Sie, dass diese Theorie in den Film mit einfließt? Also ich glaube, mir geht es am Ende schon um eine andere Wirkung und nicht darum, dass man jetzt davor sitzt und gezwungen ist, alles zu enträtseln, sondern es geht darum, dass diese ganzen Elemente, die miteinander in Verbindung oder ins Gespräch treten, was ja auch zum Beispiel die Musik umfasst oder diese eigenwillige Szenografie oder auch das Kamerakonzept, dass die zusammen eine andere Wirkung erzeugen, als ich es mit Emotionskino hätte erreichen können. Ich bin ganz hellhörig geworden, als Sie neoliberale Welt gesagt haben. Ich finde das ja ganz spannend, weil wenn man diese einzelnen Episoden sich ansieht in Ihrem Film, dann ist das melancholische Mädchen beim Therapeuten, der fragt, ob sie vielleicht als Individuum ihr Glück finden könnte. Sie hat dann Sex mit unterschiedlichen Männern und man guckt sich das an und irgendwie kommt das nicht zusammen. Es wird auch darüber gesprochen, dass es alles sehr maschinell ist, der Sex ist sehr maschinell und es ist irgendwie nichts mehr da, was einen ausfüllt. Leben wir denn so ein lächerliches Leben? Oh Gott, das ist so eine gemeine Ja-Nein-Frage. Die ist so gemein. Aber ich glaube, tatsächlich ist eine der Hauptthesen des Films, dass es innerhalb dieses Systems nicht wirklich einen Ausweg gibt. Hat schon was von diesem, es gibt kein richtiges im Falschen, kritische Theorie-Schluss. Aber es ist natürlich kein nihilistischer Film oder auch kein zynischer Film, sondern was dahinter steht, ist eigentlich die Hoffnung, ein Unbehagen in dieser Gesellschaft produktiv zu machen, damit überhaupt der Wunsch nach einer anderen Welt und einer anderen gesellschaftlichen Verfasstheit, nach einer anderen Sozialität entstehen kann. Was man unbedingt auch nicht vergessen sollte, ist der Humor im Film. Welche Rolle hat für Sie beim Entwerfen des Films der Humor gespielt? Eine ganz entscheidende. Aber ich habe den Humor nicht konstruiert oder nicht mir vorgenommen, ich mache jetzt irgendwie einen witzigen Film. Das ist tatsächlich passiert und dann alle formalen und ästhetischen Entscheidungen, die wir treffen mussten, also von Einstellungsgrößen über Schauspielstil und so weiter, haben sich aus der Befragung des Textes heraus entwickelt. Und genauso war das irgendwie mit diesem Humor, der war halt im Text drin und ich habe mich sehr darüber gewundert, weil meine Bücher, die ich früher geschrieben habe, tatsächlich sehr humorlos sind. Und ich dachte so, huch, wo kommt denn der jetzt her und was will der denn? Und ich glaube, der Humor hat viel mit Befreiung zu tun. Also für mich ist zum Beispiel so ein ganz befreiendes Lachen, wenn ich den Mann in der einen Szene so Pin-Up-Posen auf dem Bett performen sehe, während das melancholische Mädchen aus dem Tikkun-Merwe-Band zitiert, hat was unglaublich Komisches, weil es natürlich so was erzählt über die Zugerichtetheit von weiblichen Körpern und über den objektifizierenden Blick, den wir irgendwie ja auch alle haben, weil wir ja auch alle gleichermaßen im Patriarchat leben. Und genau, für mich ist ein Humor, der vielleicht auch ein Gegenentwurf ist zu dem immer noch sehr verbreiteten, na so Altherrenwitz. Es ist aber auch ein visueller Humor, darf man nicht vergessen. Ja. Da würde ich ja gerne auf die fantastische Szenografie des Films zu sprechen kommen. Er sieht einfach wahnsinnig spannend aus. Und das erinnerte uns beide übrigens an Stummfilmkomödien. Mhm. Es gibt dann einen Moment, ja, eine Episode, wo das melancholische Mädchen mit einem Griechen im Bett war und am Fenster steht und er singt ihr einen sehr romantischen Moment. Und das ist natürlich der Moment, wo man erwartet, ach, jetzt wird's schön und auf plötzlich steht am Fenster ein Fassadenarbeiter und durchbricht ja diesen Moment der Schöne. Das ist wie aus, ja, Buster Keaton mindestens. War das so eine Bezugsgröße auch, dass Sie gesagt haben, ich muss visuell natürlich arbeiten, es soll nicht realistisch sein, aber auch keine Kulissenschieberei? Wie haben Sie an der Form gearbeitet? Das hat sich so aus der inhaltlichen Notwendigkeit ergeben, dass ich ja unsere Gesellschaft zeigen wollte als absurd. Also es gibt ein ganz schönes Buch von Marc Augé über Nichtorte. Da schreibt er über Fitnessstudios, Shopping Malls und Flüchtlingsheime, dass das alles Orte sind, die über ihre Funktion definiert werden und ihre Bedienungsanleitung gleich mitliefern und eigentlich auch gar nicht umgenutzt werden können, weil niemand geht in Shopping Center und macht da Picknick. Und also das war zum Beispiel eine wichtige Inspiration, die dazu geführt hat, dass wir keine Natur zeigen, keine Perspektiven, eigentlich auch keine Räume, dass es auch keine filmische Illusion gibt von wir können nach rechts schwenken und die Welt geht endlos weiter, sondern es gibt ein Guckkastenprinzip, es gibt eine Staffelung, es stehen eigentlich immer Menschen vor Hintergründen und sprechen, wenn Natur dann nur gemalt oder irgendwie anders reproduziert. Oder zum Beispiel, dass wir so viel mit Großaufnahmen gearbeitet haben und mit Totalen hat auch damit zu tun, dass wir einerseits diese Zudringlichkeit und Übergriffigkeit, die wir so auch als einen Modus des In-Kontakt-Tretens festgestellt haben, dass wir da gedacht haben, okay, das müssen wir visualisieren in diesem Blick in die Kamera in der Großaufnahme. Und die Totalen haben damit zu tun, dass wir eben auch erzählen wollten, diese Welt geht nicht rechts und links weiter, sondern da ist genau ein Zentimeter nach der Bildkante ist Schluss, weil das wird wird hier gerade für uns in diesem Moment aufgeführt, damit wir uns in diesen uns aufgeführten Strukturen wiedererkennen und eben auch darüber lachen dürfen. Das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich. Die Weltpremiere war hier in Saarbrücken und wir drücken die Daumen, dass es heute Abend für einen Preis reicht. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Es kriselt. Beziehungen und Beziehungsunfähigkeit, das war auch dieses Jahr wieder ein prägendes Thema in den Spielfilmen auf dem Festival, auf dem 40. Max-Ophüls-Preis-Festival. Ein Thema, das einfach nie aus der Mode kommt und auch deshalb junge Filmemacher auch immer wieder gerne beschäftigt. Ein schönes, heiteres Beispiel dafür war für uns Erik Bremers La Palma über ein Pärchen, das im Urlaub auf den Kanaren beginnt, immer heftiger die Beziehung zu hinterfragen. Bei uns ist jetzt der Regisseur des Films, Erik Bremer. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, wie haben Sie die Weltpremiere Ihres Films hier in Saarbrücken erlebt? Ist ja nicht das erste Mal, dass Sie einen Film hier zeigen. Genau, ich war vor 3 Jahren schon mal mit einem mittellangen Film da und habe da das Festival kennengelernt und die Premiere war großartig, weil es ist also ein unglaublich dankbares Publikum und vor allem, wenn man ein Jahr lang im Schnitt sitzt und irgendwann nur noch auf jede Kritik reagieren muss, alles rechtfertigen muss, versucht zu verbessern im Detail, dann ist es unglaublich befreiend und unglaublich dankbar, wenn dann das Publikum lacht und man merkt, es funktioniert und das war toll. Weil man auch mal loslassen kann, nicht wahr? Absolut. Jetzt ist der Film raus und genau, für viele scheint er zu funktionieren und das ist, fühlt sich so an, als hätte das, was wir gemacht haben, einen Sinn gehabt und das ist sehr dankbar. Steigen wir doch ein in den Film. Wieso ist denn der Ort La Palma ein guter Ort, um seine eigene Beziehung zu hinterfragen? Also die ganze Geschichte ging damit los, dass der Kameramann kam und gesagt hat, mein Vater hat ein Haus auf La Palma, das Licht ist immer gut, lass da was drehen. Und auch, dass er gesagt hat, ihn interessiert es eigentlich 2 Menschen, die auf einer Insel sind, auf der sie nie landen wollten und die jetzt auf sich selbst gestellt sind, die miteinander klarkommen müssen, die keinen Rückzugsort haben, die können nicht einfach irgendwie zu den besten Freunden oder nach Hause, sondern die sind auf dieser wunderschönen Insel und streiten eigentlich die ganze Zeit. Und wollten eigentlich nämlich nach Gran Canaria, aber der Freund hat aus Versehen einen Flug nach La Palma gebucht. Genau, genau. Also und dann sind sie da auf La Palma. Und richtig, um die Beziehung neu zu starten und wieder richtig zu beleben, hat er ihr einen Urlaub nach Las Palmas de Gran Canaria geschenkt. Und auf der Suche nach dem Hotel merken sie, dass sie auf der falschen Insel gelandet sind. Und das ist natürlich gutes Konfliktpotenzial. Genau, und aus der Not heraus steigt er dann in ein Ferienhaus ein, das offensichtlich leer steht und tut so, als wäre es seins und wird zu Pablo, dem feurigen Spanier, der er immer sein möchte und den sie anscheinend immer sein, haben möchte und beginnt ein Rollenspiel. Und nach einigem Hin und Her steigt sie auch darauf ein und wird zu Alba, der feurigen Spanierin. Und über dieses Rollenspiel begegnen sich beide neu, können sich Sachen an den Kopf werfen, ohne dass es so wehtut und können sich auch neu ineinander verlieben, bis natürlich dann die alten Konflikte wieder hervortreten. Ja, können Sie nochmal beschreiben, was dieses Rollenspiel mit den beiden anstellt im Laufe der Zeit? Nun ja, es ist so, ganz am Anfang ist es erstmal die Beziehung neu belebend. Die beiden schaffen es wirklich, wieder Sachen aneinander zu entdecken und einfach auch mal zu fliehen aus diesem ganzen Alltagstrott, also aus diesen ganzen Problemen und dem ganzen Stress, der sie immer belastet. Und sie begegnen auch als Spanier ganz vielen Leuten auf der Insel und erkennen ganz viele unterschiedliche Beziehungstypen und ganz viele unterschiedliche Zukunftsvisionen, Arten, wie man zusammenleben kann. Und sind dann natürlich gezwungen, auch sich selbst zu hinterfragen, wie sie leben wollen. Und irgendwann, früher oder später, kommen dann doch wieder die Probleme hervor und zwar umso mehr und werden auch im Spiel wieder verhandelt und dann allerdings umso härter. Ja, das stimmt. Also das Spiel quasi als selbst auferlegte Paartherapie und dennoch ist das ein aus dem Weg gehen der Probleme letztendlich, weil wie Sie sagen, die Probleme, die kann man nicht wegspielen, auch wenn man die feurige Alba ist. Das stimmt. Das ist die Frage, umgehen Sie die Probleme und aber auch wo schaffen Sie es im Spiel wirklich eine Wahrheit zu treffen, die Sie sonst nicht hätten treffen können. Denn auch jedes Spiel hat natürlich einfach im Kern immer eine Wahrheit. Und das ist auch, war für mich auch die spannende Frage, kann man im Spiel vielleicht auch mehr zu sich selber finden? Kann man ehrlicher miteinander umgehen, wenn man einfach mal die Perspektiven wechselt, einfach mal so tut, als wäre man jemand ganz anderes und gezwungen ist, auch neu auf den anderen Menschen zu schauen? Und wenn das so leicht geht, wer bin ich dann überhaupt? Und wenn der Partner diese Rolle so leicht spielen kann, gibt es da Facetten, die ich selber noch nicht so gut an ihm kenne? Was erwarte ich eigentlich von mir, von meinem Partner, vom Leben, weil das, finde ich, sind eigentlich immer die spannendsten Geschichten, auch Beziehungsgeschichten. Warum entscheiden sich 2 Menschen bei diesen Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, das ist der, mit dem möchte ich das Wertvollste teilen, was ich habe, nämlich mein Leben und meine Zeit. Und warum bleibe ich mit diesen Menschen zusammen? Was ist das, was uns zusammenhält? Das finde ich unglaublich spannend. Und dann ein Pärchen zu sehen, was um seine Beziehung kämpft und auch in so alberne Rollen schlüpft und darin die Lösung für all diese Probleme, die sie haben, sucht, finde ich auch sehr, sehr spannend, sehr erwärmend. Und es ist ja auch dramaturgisch interessant, weil natürlich das schlüpfenden Rollen ja einen Blick von außen auf eine Beziehung ermöglicht. Mhm. Und im Prinzip macht ja die Kamera auch nichts anderes. Und dann kann man natürlich auch nochmal Sachen anders inszenieren. Der Mann hat offensichtlich einen etwas schrägen Humor und klebt immer irgendwelche Augen auf seinen Rucksack hinten. Und Sanne stört das eigentlich unglaublich. Und sie kann dann in der dritten Person darüber reden. Das hat natürlich auch sehr witzige Momente. Mhm. Welche Rolle spielte der Humor im Film? Na, Humor ist natürlich ganz toll. Sobald man lacht, kann man nicht mehr sauer sein. Und man kennt es ja auch aus eigenen Beziehungen, wenn man es irgendwie schafft, in einem Streit oder wenn der andere gerade wütend ist, die richtigen Knöpfe zu drücken, dass man dann doch lachen muss, dann ist auch jeder Streit verflogen. Und natürlich ist deswegen der Humor auch ganz wichtig. Also Humor ist natürlich, also dass die beiden sich überhaupt wieder frisch verlieben und aus diesem Streit rauskommen. Und natürlich auch für den Zuschauer, dass auch der Zuschauer die Möglichkeit hat, sich das Ganze anzuschauen und sich immer wieder zu fragen, inwieweit kann ich mich damit verbinden? Inwieweit kann ich anknüpfen an meine eigenen Lebenserfahrungen und meine Beziehungserfahrungen? Gibt es manche Momente, in denen ich ähnlich ticke? Und auch da ist es natürlich wundervoll, das Publikum lachen zu hören in den Stellen, die intendiert sind, weil man weiß, okay, dann durchs Lachen kann sich das Herz öffnen. Der Urlaub ist sowieso eine Zeit für Pärchen, wo man mehr Zeit miteinander verbringt als sonst, was auch häufig auch eine gute Zeit ist, um sich zu streiten. Daher ist auch eine Insel auch ein schöner Ort wahrscheinlich für den Film, weil man kann nicht wirklich fliehen, man kann maximal nur einmal im Kreis laufen. Welche Rolle sollte La Palma nochmal spielen für die beiden? Eine Art Gefängnis, wo sie aufeinander sitzen? Weil die Natur ist ja durchaus auch noch so ein Hauptdarsteller neben den beiden. Genau, wir inszenieren die Insel wirklich auch offensiv mit, weil es ist ein Paradies. Allein La Palma, wenn man das hört, man denkt an Palmen und schönes Meer und Sonne und das ist es auch alles. Und das ist das Schöne, wir haben es auch extra so gedreht, weil es für mich auch einen großen Humor hat, ein streitendes Pärchen in schönster Natur zu sehen. Und dass man als Zuschauer dieses Bild sieht und sagt, das sieht so toll aus, ich möchte selber da sein. Und die beiden auf der Leinwand sehen es gerade gar nicht, weil die so in ihrem Streit festhängen. Also auch das wollten wir als Spannungspol haben. Eigentlich der schönste Ort, an dem man sein möchte, an dem man Zeit verbringen will. Und doch kann man es gerade nicht genießen, weil es da noch etwas gibt, was nicht geklärt ist und vorher behandelt werden muss. Ein Paar, das im Urlaub die eigene Beziehungskrise durchdekliniert, das war auch Ausgangslage für einen anderen Film, den es schon gibt, nämlich von Maren Ade, Alle anderen. Hin und wieder fühlt man sich an Maren Ades Film erinnert, wenn man La Palma sieht. Inwieweit war Maren Ade da bei Ihnen im Hinterkopf, im Vorderkopf? Welche Rolle hat der Film gespielt? Genau, also natürlich gibt es auch gerade, was den Inhalt angibt, Parallelen. Maren Ade behandelt aber natürlich ganz andere Fragen, die natürlich eher die Position Mann-Frau in der heutigen Gesellschaft und wer sich wem unterordnet, wie eigentlich dieses System verfestigt ist und auch mit einem ganz anderen Stil natürlich. Deswegen Gott sei Dank gibt es da nur inhaltlich manche Parallelen. Inspiriert waren wir eher von Filmen wie Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight. Also auch Filme, von Richard Linklater, auch wunderschöner Film oder auch Was will ich mehr oder die Filme von Sorrentino. Also Filme, die sich wirklich intensiv mit den Figuren beschäftigen und auch Paarbeziehungen darstellen und auch, dass eben die großen Wendepunkte der Handlung nicht durch einen wilden Plot und durch krasse Spannungswechsel oder dramaturgische Bögen erzählt wird, sondern auch aus den Emotionen der Figuren heraus. Und da haben wir uns eher in diese Richtung orientiert, aber natürlich mit Maren Ade verglichen zu werden, nehme ich sehr gerne. Das ist nicht das Schlimmste. Ja, genau. Und die Klebeaugen von Markus, das ist echt das lustige Gimmick seit den Hasenzähnen von Toni Erdmann. Also auch da hat La Palma unser Herz erobert. Läuft im Spielfilmwettbewerb des 40. Max-Offel-Preises. Der Regisseur Erik Bremer war unser Gast. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Wir senden heute live aus Saarbrücken vom 40. Filmfestival Max-Offels-Preis. Wir haben bislang ja in dieser Stunde vor allem über Spielfilme gesprochen und jetzt wollen wir uns einem Dokumentarfilm zuwenden, der uns beide, Susanne und mich, sehr begeistert hat. Helmut Berger, Meine Mutter und ich, das ist der Titel. Das Ich in dem Titel, das ist die Regisseurin Valeska Peters und die ist jetzt bei uns im Ü-Wagen. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Ja, die Ausgangslage ihres Filmes ist schon so, dass man es eigentlich fast kaum glauben kann. Das erzählen Sie auch in dem Film. Ihre Mutter hat sich bei YouTube wohl einen Ausschnitt aus der RTL-Show Das Dschungelcamp angesehen, bei der Helmut Berger 2013 teilgenommen hat, 2 Tage lang, bis er gegangen ist. Und ihre Mutter fand dann eben, dass dieser einstige große Schauspielstar da so schlecht aussah und so gedemütigt wurde, dass sie mit ihm in Kontakt treten und den Niedergang von ihm aufhalten wollte. Nun dachte sie sich, ja, ich kann da ja nicht einfach anrufen und mal fragen, hallo, kann ich mich mal treffen? Also versuchte sie, Valeska Peters, zu überzeugen, einen Dokumentarfilm zu drehen. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt. Sehr verrückt. Aber sie haben sich drauf eingelassen. Warum? Ja, weil meine Mutter eine durchaus resolute und durchsetzungsstarke Person ist, würde ich jetzt sagen, in erster Linie. Ich habe es auch am Anfang wirklich einfach nicht ernst genommen. Weil ich habe gedacht, ja gut, dann soll sie da ihr Drehbuch schreiben, ich helfe ihr da ein bisschen, dann lässt sie mich auch in Ruhe. Sie wollte erst einen Spielfilm schreiben. Sie wollte erst einen Spielfilm machen. Dann wollte sie eben mit diesem Drehbuch zu Helmut und naja, ich habe es nicht ernst genommen, wurde dann aber eines Besseren belehrt, weil als meine Mutter mich das nächste Mal anrief, saß ich schon im Zug nach Salzburg, um Helmut zu treffen und berichtete, er hat Interesse, mit uns zu arbeiten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn Helmut Berger dem Ganzen eine Chance gibt, vielleicht sollte ich es dann auch machen. Können Sie sich eigentlich erklären, warum Helmut Berger sich auf dieses dann doch sehr abenteuerliche Projekt eingelassen hat? Ja, das habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Ich glaube, wir hatten einfach ein gutes Timing. Ich schätze mal, ihm war vielleicht einfach ein bisschen langweilig. Ich weiß es nicht. Also aus logischen Gründen gibt es eigentlich, wir hatten weder Geld noch irgendwas Wahnsinniges, noch ein Renommee. Eigentlich hatten wir einfach nur die Argumente meiner Mutter, die aber eben so sehr geglaubt hat an dieses Projekt, dass sie damit im Endeffekt ja auch alle angesteckt hat. Und das Erstaunliche ist dann, Helmut Berger zieht dann von Salzburg ins Haus ihrer Mutter und man sieht sie dann plötzlich, die beide auf dem Sofa hocken in Niedersachsen. Eine sehr skurrile Situation, wenn man bedenkt, dass dieser Mann ja mal in den 60er, 70er Jahren zu den größten Stars der europäischen Filmszene gehörte und mit Elizabeth Taylor und Henry Fonda gearbeitet hat, mit Visconti, Klutscher, Broll. Also wie gesagt, die Grundidee kam dann von Ihrer Mutter. Welche Aspekte haben Sie dann interessiert? Also Sie haben ja dann doch auch übernommen. Wie haben Sie dann Ihre Idee für den Film entwickelt? Ja, also das Erste war eben meine Mutter davon zu überzeugen, dass ein Spielfilm einfach größenwahnsinnig ist. Ja? Also ich wusste auch gar nicht, worum das da gehen soll in diesem Spielfilm. Also sie hatte da eine Vorstellung, es sollte irgendwie heißen Coaching Helmut Berger. Naja, also das war das Erste, dass ich dann dachte, okay, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert, seine Biografie gelesen, auch im Internet mir diverse Sachen angeguckt, auch seine Filme natürlich. Und dachte, okay, es ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Dieses ganze Leben, auch diese Zeit der 60er, 70er Jahre, deutsche Vita, Jet Set, das hat mich dann schon interessiert. Und ich habe mich aber vor allem auch gefragt, bei diesen ganzen Auftritten im Internet, also von Talkshows, es war übrigens nicht nur das Dschungelcamp, es waren also ein Potpourri an Skandalauftritten, die meine Mutter sich da auch angeguckt hatte. Da hat mich immer so ein bisschen interessiert daran, ist das eigentlich wirklich Helmut Berger oder hat er irgendwie eine Kunstfigur geschaffen? Ist das eigentlich alles, verarscht er alle oder ist der das? Also wer ist das, ja? Und welcher Mensch verbirgt sich dahinter? Ja, und wer ist das? Weil wenn man dann mit so jemandem arbeitet, der unterschiedliche Masken hat und sie gehen ja auch sehr nah, also es geht ja eher, es ist ein sehr zärtlicher Film, aber sie sind ihm auch sehr nah als Person. Ne? Also wie offen haben sie ihn denn erlebt oder anders gefragt, haben sie am Ende wirklich Helmut Berger getroffen und über ihn einen Film gemacht? Also ich würde behaupten, ja, und Gott sei Dank hat Helmut mir auch bestätigt. Also das war natürlich aufregend für mich, als er den Film gesehen hat. Wusste ich ja nicht, habe ich ihn jetzt wirklich getroffen, weil es ja alles einfach mein Gefühl gewesen eigentlich. Und er hat aber dann am Ende gesagt, das bin ich. Und das hat dann mich eben sehr gefreut. Deswegen, und ich hatte auch am Ende wirklich das Gefühl, wir kennen uns, das ist jetzt mein Freund Helmut und nicht mehr der Star. Was Sie ja schaffen, ist auf der einen Seite eben Helmut Berger von damals zu auch beleuchten. Sie montieren Archivszenen hinein, seine Interaktion jetzt. Er beginnt dann ein Volksbühnenprojekt mit Albert Serra, aber eben auch das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihm sparen Sie nicht aus. Und es ist eindeutig, dass da sich auch Konflikte entwickeln und ihre Mutter dann so ein bisschen enttäuscht ist, weil sie doch nicht das bekommt, was sie von ihm erwartet hat, weil er dann doch auch wieder unabhängig wird. Warum war es Ihnen wichtig, das mit reinzunehmen und wo war es dann die Grenze, wo Sie dachten, oh, jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich niemanden vorführe? Ja, überhaupt die Familiengeschichte so mit reinzubringen, das kam eigentlich relativ spät. Ich hatte zwar immer so ein Gefühl und habe manchmal einfach die Kamera mitlaufen lassen, zum Glück, aber so richtig überzeugt davon war ich dann eigentlich erst, als ich schon echt die Hälfte bestimmt gedreht hatte, weil ich dachte, irgendwie lässt sich das hier nicht mehr erklären, wo der ist. Also wie soll ich das denn verkaufen? Also jetzt will ich ein Porträt machen und dann ist der in Niedersachsen auf dem Land. Also wie soll ich das denn dem Zuschauer erklären? So, das war so das Erste. Der erste Schritt dann zu sagen, okay, wir müssen damit rein. Der zweite Grund war, dass ich gemerkt habe, dass er mit uns im Umgang, wenn wir auch vor der Kamera waren, eigentlich, naja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das schafft so ein Gleichgewicht. Also dass, wenn wir uns auch zeigen, er sich auch zeigt und jeder jedem da irgendwie vertraut. Und dann war es natürlich im Montageprozess ein Riesenthema, zu gucken, wie viel zeige ich, in welchem Kontext, was lasse ich weg. Und gerade bei Streitszenen und so weiter, ist es jetzt noch okay oder nicht? Fühle ich mich damit wohl jetzt noch? Oder habe ich das Gefühl, ich bin unfair? So, das war ein ganz großes Abwägen dann immer im Schnitt. Es zieht sich ja durch den Film auch die große Frage des Alterns und des Akzeptieren, dass man älter geworden ist. In der Form, man könnte das Bild benutzen, Helmut Berger war ein Stern und der ist jetzt zum Teil verglüht. Deshalb ist ja auch dieser Weg auf den Bauernhof in Niedersachsen sehr interessant. Hatten Sie das Gefühl, dass Helmut Berger sich durch die Dreharbeiten und auch durch die Begegnung mit Ihrer Mutter sich mit dem Altern irgendwie richtig angefangen hat, auseinanderzusetzen? Das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Es war auf jeden Fall oft Teil unserer Gespräche. Und deswegen habe ich das auch mit in den Film eingebaut, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie beschäftigt es ihn. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit uns zu tun hatte oder ob das ein Thema von ihm war oder ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Dokumentarfilmregisseurin Valeska Peters, Helmut Berger, meine Mutter und ich heißt ihr Film. Der läuft hier beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis im Dokumentarfilmwettbewerb. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bitte gerne. Soweit also unser Blick aus Saarbrücken auf das Kinogeschehen hier beim 40. Max-Ophüls-Preis. Am Ende dieser Sendung beschäftigen wir uns noch mit den Kino-Neustarts der kommenden Woche. Mit dabei auch Yorgos Lanthimos Kostümfilm The Favourite. Sicherlich ein großer Favorit auf ganz viele Oscar-Nominierungen, die am Dienstag in Los Angeles bekannt gegeben werden. Christian Berndt hat neben Lanthimos Werk noch zwei weitere Neustarts für uns vorgespult. England Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Land führt Krieg und im Parlament toben Machtkämpfe. Die Widersacher buhlen bei Hofe um die Gunst der Königin. Der in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnete Historienfilm The Favourite, Intrigen und Irrsinn, zeigt die gepuderte Hofschranzengesellschaft mit stilechter Ironie als Haifischbecken. Zum Glück hat die etwas unterbelichtete Queen Anne Lady Sarah Churchill als Beraterin. Wer hat dich geschminkt? Gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh, denkst du, du könntest die russische Delegation so empfangen? Nein. Ich kümmere mich drum. Geh in deine Gemächer. Die Königin gehorcht, denn Sarah, gespielt von Rachel Weisz, führt nicht nur die Regierungsgeschäfte, sondern ist auch ihre Liebhaberin. Doch dann taucht Sarahs verarmte Cousine auf und die gewitzte Abigail, gespielt von Emma Stone, macht sich schnell beliebt bei der zu skurrilen Belustigungen neigenden Königin. Wir laufen mit den Hummern um die Wette und dann verspeisen wir sie. Abigail droht Sarah als Favoritin abzulösen. Den Machtkampf der Frauen hat der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos historisch frei, aber nicht unrealistisch inszeniert. Mätressen konnten mächtig, aber auch schnell abserviert sein. Kein Wunder, dass man hier mit brutalsten Methoden kämpft. Allerdings lässt das furiose Frauentrio den geschärften Blick für die politischen Zeitumstände vermissen, wie in etwa Benoît Jacquot's »Leb wohl, meine Königin« über den Hof von Versailles ausgezeichnet hat. Aber den Krieg um die wunderbar täppische Königin hat Lanthimos so amüsant wie böse in Szene gesetzt. Gnadenlos gekämpft wird auch im amerikanischen Spielfilm Creed II, der Fortsetzung von Creed Rocky's Legacy. Donnie, gespielt von Michael B. Jordan, der spätestens seit Black Panther zu den aufregendsten Hollywood-Jungstars gehört, hat das zum Box-Champion gebracht. Trainiert wird er immer noch von Rocky, den Sylvester Stallone nun zum 7. Mal spielt. Als Donnie von Victor, dem Sohn jenes russischen Boxers, herausgefordert wird, der einst im Ring Donnies Vater tötete, fährt Rocky ab. Mach das nicht. Ich hab keine Wahl. Das hat dein Vater auch gesagt. Und dann ist er in meinen Arm gestorben. Regisseur Stephen Caple Jr. gelingt mit Creed II, der als Boxerfilm einem Genre angehört, das afroamerikanische Helden immer noch weitgehend ignoriert, eine Fortsetzung mit soghaftem Rhythmus. Donnie und Victor führen den Kampf ihrer Väter fort, aber anders als in Rocky IV von 1985 nicht als kalte Kriegsfeindschaft. Victor aus Kiew ist hinter der harten Schale ein anrührend sensibler Underdog. Der Kampf der beiden wird zum verzweifelten Ringen traumatisierter Söhne. Und wie Sylvester Stallone mit seiner unzeitgemäßen Aura, die ihn immer etwas fremdeln lässt in seiner Umgebung, dem Film seinen Stempel aufdrückt, ist große Kinokunst. Dass Drogenprobleme mittlerweile auch den weißen amerikanischen Mittelstand erreichen, kann man darin ablesen, wie Hollywood sich gerade auf das Thema stürzt. Kürzlich war Julia Roberts als Mutter eines Junkies in Ben is Back zu sehen. Jetzt kommt die Verfilmung der Erinnerungen eines renommierten Journalisten ins Kino, Beautiful Boy. Es tut mir leid, Dad. Hör zu, ich brauche das Geld einfach, okay? Wohin soll das führen? Das ist, dieses Mal ziehe ich es durch. Es läuft gut für mich. Das hat David, gespielt von Steve Carell, oft von Nick gehört. Erst spät bemerkte er die Sucht seines Sohnes, auf den er, wie in Rückblenden zu sehen ist, immer so stolz war. Weißt du, was wir machen? Wir gehen mal wieder surfen. Ach, weißt du, ich stehe jetzt auf andere Sachen. Bücher von Misanthropen und Depressiven zu lesen? Ach komm schon, Dad. David glaubt seinem Sohn nahe zu sein, bis Nick ihm gesteht, wie lange er schon Crystal Meth nimmt. Dem flämischen Regisseur Felix van Grüningen gelingt mit seinem Hollywood-Debüt ein erfreulich undidaktischer Film. Erlebte man Julia Roberts in Ben is Back als tapfere Löwenmutter, überwiegt in Beautiful Boy ein Ohnmachtsgefühl. Desillusionierend echt verkörpert Timothy Chalamet, der Jungstar aus Call Me By Your Name, mit jeder Faser seines Körpers Nicks Gefühl innerer Leere, wenn er entzieht. Einfache Erklärungen gibt der unvoreingenommene Film nicht, aber er zeigt plausibel, wie fatal sich die Sucht geliebter Menschen verdrängen lässt. Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Wir sendeten heute live vom 40. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Heute Abend werden dann die Preise verliehen und wer zu den glücklichen Gewinnern zählt, das hören Sie natürlich bei uns im Programm ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Und Kino rund um die Uhr finden Sie natürlich im Netz deutschlandfunkkultur.de/Vollbild. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und der Echtzeit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Susanne Burg und Patrick Wilinski.